A energia está a subir. O ritmo aumenta. E as tuas 14 músicas preferidas estão a chegar. 14 em linha. A partir de agora no Canal 2. De som. Som. Another face in the crowd. Oh, people love to move now. No ritmo que você gosta. Instant to kill the lights and shut the DJ down. dia sem parar. You star. Let's go way too far. Come a little closer. I heart looks up and down. We're dancing on a sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like you got me downright electrified. Don't stop the ride. I like just you and I. Here and now, what a night. Don't stop the music. I can't refuse it. Dance all night. Don't stop the music. I can't refuse it. Já muito mais músicas. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 30 minutos diários para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a quinta-feira, entre as 3h30 e as 4 da tarde. No Canal 2, da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil. De segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, o folclore e a música de baile. Porque Uma Casa Portuguesa é assim mesmo, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de domingo a sexta, entre as 19h e as 19h30, no Canal 2, da Antena Web. Durante 13 longos anos, Portugal esteve envolvido numa das mais sangrentas guerras da história do nosso país. Entre 1961 e 74, Portugal lutou nas frentes coloniais para deter as forças independentistas. Um documentário da RTP, de 18 episódios, é agora o nosso documentário. Aos domingos, às 11 da noite, não perca A Guerra. Um documentário produzido pela Rádio e Televisão Pública Portuguesa, todos os domingos, às 23 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Beat Sound. Domingos, pelas 21 horas, o Canal 2 apresenta-lhe música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound, todos os domingos, às 21 horas, aqui no Canal 2 da Antena Web. muito mais músicas! You're on your knees, begging, please stay with me. Quanto mais alto, melhor. It has no appeal, it has no appeal, it has no appeal. Martínez, na melhor! Backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the crackers ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back bastards. One more CD and then I'm packing up my bags, and as I'm leaving I guarantee they'll scream trade, don't leave us like that, man. Cause música em cada sequência. Hey, yeah. See us in Berlin City, girl. see us in Burning City, girl. See us in Burning City, girl. Und sie weiß, dass sie die Welt gehört. Wie sie ist, so frech, so laut, so cool. Haut mich sofort vom Stuhl. So pass, so dreist, so fly. So verdammt elegant und heiß. Ne Killerbaut, rattenscharf, so sagenhaft, smart mit ner Hammerart. Sie sagt auch gern, halt die Schnauze jetzt. Du bestellst 10 Drinks und sie haut sie weg. Große Klappe, viel dahinter. Schmeckt wie der Sommer, ist cool wie der Winter. Wat ne Wucht, das sieht auch ein Blinder. Du siehst sie und du weißt, ich will Kinder. Sie ist die Axt im Wald, so Bombe, das ist kalt. Sie läuft durch den Kiez und du bist gleich verliebt. Sie ist ein Burning City Girl. Sie ist ein Burning City Girl. Sie hat die Hosen an, braucht kein Mann mit 2 Meter Oberarm. Sie liebt Currywurst, Salz und Fette. Und scheiß drauf, sind die High Heels dreckig. Feuerzeug, Bierflasche, wie du deine dann aufkriegst, ihr Latte. Und der Grund, warum ich sie doppelt mag, ist, weil sie manchmal so süß auf versagt. Auf so eine Braut würde jeder warten. Bring kein Strauß mit, schick ihr Schrebergarten. Schick gemacht, Sektpulle in der Hand. 13 Uhr, so geht's in die Brunch. Sie macht den Style zum Trend. 3000 Facebook-Fans. Sie läuft durch den Kiez und du bist gleich verliebt. Sie ist ein Burning City Girl. Burning City. Sie ist ein Burning City Girl. Sie ist ein Burning City Girl. Burning City Girl. Und sie weiß, dass sie die Welt gehört. Yeah, yeah, yeah. Sie ist ein Burning City Girl. Burning City Girl. Sie ist ein Burning City Girl. Ich sah so viel, was mir gefällt. Jetzt weiß ich auch, dass jede Stadt so wunderschöne Töchter hat. Ob Ost, ob West, ob Nord, ob Süd, wir wollen euch hören, alle City Girls. Wo sind die Hamburg City Girls? Wo sind die München City Girls? Alle City Girls. Wo sind unsere Kölner City Girls? Stuttgart City Girls. Wir lieben unsere Dortmund City Girls. Wo sind unsere Düsseldorf City Girls? Und unsere Leipzig City Girls. Alle City Girls. Sucesso. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a river that Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. Little trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was a silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I see you in heaven, far away. I say, I see you. Side. These were shot six times by a man of God. As you couldn't fight, had a flashback.